Würden die Gebrüder Grimm noch leben, könnten sie ein neues Märchen schreiben. Es trägt den Titel Eine Saga namens Integration. Heiko Maas würde es sicher gerne hören, denn er hat sich nicht nur in seiner Zeit als Bundesjustizminister äußerst fantasievoll zu politischen Fragen geäußert. Zur prekären demografischen Situation in Deutschland sagte er am 5. Juni 2016 in der Talkshow von Anne Will: Deshalb ist Zuwanderung unter allen Gesichtspunkten ein Gewinn für dieses Land. Das ist eine märchenhafte Ansicht. Schauen wir uns die Fakten an. Damit darf ich Sie sehr herzlich begrüßen in der bunten Republik Deutschland. Mein Name ist Martin Wagener. Ja, und Sie haben natürlich recht, dieser Einstieg war etwas polemisch, aber er kommt der Realität doch sehr nahe. Was meine ich mit dem Wort Integrationssaga? Der Begriff beschreibt den Kern der deutschen Zuwanderungspolitik, die auf problematischen Annahmen aufbaut. Das geht etwa so. Zuwanderung ist erstens notwendig, um genügend Arbeitskräfte in Deutschland zu haben und um damit langfristig das Rentensystem zu stabilisieren. Zuwanderung ist zweitens vor allem eine Bereicherung und nicht eine Belastung für die deutsche Ursprungsgesellschaft. Das ist nicht nur die Auffassung von Herrn Maas, die Position ist in der Bundesregierung absolut mehrheitsfähig. Zuwanderung ist drittens unproblematisch, wenn die richtigen Integrationsmaßnahmen durchgeführt werden. Wir müssen uns alle nur Mühe geben, dann gelingt Integration. Ich werde Ihnen in diesem Podcast zeigen, dass die Integrationssaga von der Realität längst überholt worden ist. Es gibt einfach zu viele negative Folgen der Zuwanderung nach Deutschland. Meine Ausführungen werden deshalb demonstrieren, dass die Worte von Heiko Maas, gesprochen in der Flüchtlings- und Migrationskrise, als Regierungspopulismus eingeordnet werden müssen. Ich beginne mit einigen allgemeinen Punkten. Obwohl sich dieser Podcast vor allem mit den Nachteilen der Zuwanderung nach Deutschland beschäftigt, gibt es natürlich auch Vorteile und mit diesen fangen wir an. Ein vollkommen homogenes Volk wäre geistig und kulturell arm. Davon bin ich absolut überzeugt. Multikulturelle Lebensformen betrachte ich daher als Bereicherung. Vor allem deshalb, weil man von Menschen anderer Kulturen lernen kann. Ohne solche Einflüsse gäbe es in Deutschland weder Kartoffeln noch Kaffee, um nur zwei von zahlreichen einst fremden Faktoren zu nennen, die Teil der deutschen Ernährungskultur geworden sind. Auch als Patriot kann man zudem unumwunden zugeben, andere Gesellschaften haben viele Dinge einfach besser geregelt als wir. Dies zeigt ein kurzer Blick nach Taiwan oder Japan, wo Formen der zwischenmenschlichen Rücksichtnahme praktiziert werden, auf die ich immer wieder neidisch schaue. Zuwanderung nach Deutschland hat es zudem immer gegeben. Davon hat vor allem die Wirtschaft profitiert, aber auch der Staat. Man denke nur an die zugewanderten Hugenotten aus Frankreich, die schnell zu einer Stütze Preußens wurden. Soweit so gut. Fraglich ist nun, wann diese Vorteile in dem Bereich der Belastung umkippen. Schauen wir uns zunächst die Bevölkerungszusammensetzung in Deutschland 2019 an. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im weiten Sinne lag bei 25,6%. Die Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft hatten einen Anteil von 12,2%. Das ist schon eine ganze Menge. In einigen Städten sind aus multikulturellen Facetten mittlerweile aber dominante Lebensformen geworden. Dies hat ganz automatisch zur Zurückdrängung der autochthonen Bevölkerung geführt. Ich nenne Ihnen wieder einige Zahlen. In München lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 2020 bei 45,7%. In Offenbach bei 63,9%. In Frankfurt am Main 2019 bei 54,1%. Interessant ist hier ein Blick auf eine Kategorie, die sich da nennt Kinder im Alter von bis zu 5 Jahren. Und die hatten in Frankfurt am Main einen Anteil von 71,8%. 71,8% Kinder mit Migrationshintergrund. Von daher ist vollkommen klar, in welche Richtung das geht. Hinzu kommt, dass wir viel zu oft die Falschen aufnehmen. Also Menschen, denen es schwerfällt, sich in einer christlich-abendländisch geprägten Kultur zurechtzufinden. Besonders problematisch sind zudem Personen, die schlecht qualifiziert sind und damit absehbar vom Staat finanziert werden müssen. Die Konstruktion einer Integrationssaga und vieler sie umgebender märchenhafter Narrative wird ins Leben gerufen, wenn die Zuwanderungspolitik sichtbar gescheitert ist, weil zu viele schlecht ausgebildete Migranten aus nicht-europäischen, kulturfremden Räumen in sehr kurzer Zeit nach Deutschland gekommen sind. Integration kann unter solchen Bedingungen nicht gelingen, weshalb sich Politiker der Schönfärberei bedienen, um die eigenen Fehler zu kaschieren. Auf dieser Grundlage kommt es zwangsläufig zu innenpolitischen Problemen. Ich betrachte nun die Nachteile der Zuwanderung nach Deutschland, wozu ich eine subjektive und eine objektive Ebene unterscheide. Wir beginnen mit der subjektiven Ebene. Kommt es infolge der Zuwanderung zu Formen von Überfremdung, so wird es der autochthonen Bevölkerung erschwert, die eigene Identität zu leben. Diese Ebene bezeichne ich als subjektiv, da jeder Mensch für sich selbst festlegen muss, unter welchen Bedingungen er das Gefühl hat, sich im eigenen Land fremd zu fühlen. Bei einigen Bürgern fängt das sehr früh an, andere entwickeln eine solche Wahrnehmung erst gar nicht. Beides ist aus identitärer Sicht natürlich legitim. In meinem Buch Kulturkampf um das Volk habe ich mich ausführlich mit diesem Thema befasst. Menschen haben ein Distinktionsbedürfnis. Sie identifizieren sich auf unterschiedlichen Ebenen über In- und Out-Group-Prozesse, so auch im Bereich der nationalen Identität. Dies setzt voraus, sich mehrheitlich unter Gleichen oder zumindest Ähnlichen zu befinden. Folglich kann zu viel Zuwanderung die eigene Identität belasten. Lassen Sie mich dies an einem Beispiel erklären, auf das ich nach der Publikation des Buches gestoßen bin. Am 20. August 2021 lief im SWR das Nachtcafé. Thema: Was uns trennt, was uns verbindet. Zu Wort kam unter anderem Eileen Puhlmann, eine sympathische junge Frau, die eine deutsche Mutter und einen Vater aus Ghana hat. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, fremdelt aber sichtbar mit der Mehrheitsgesellschaft, in der sie lebt. Dies hat in ganz natürlicher Weise auch bei ihr einen Prozess ausgelöst, der dazu geführt hat, aus der persönlichen Perspektive zwischen In- und Out-Group zu unterscheiden. Im Gespräch mit dem Moderator Michael Steinbrecher erklärt sie dann das eigene Distinktionsbedürfnis. Sie habe sich mit schwarzen Eltern und schwarzen Kindern vernetzt, ich zitiere, weil ich das schön finde, ein paar Mal oder einmal im Monat ein Mehrheitsgefühl zu haben. Steinbrecher nickt zustimmend bei diesem Satz. Auf der subjektiven Ebene spricht Frau Puhlmann also genau das Thema an, das auch viele Menschen in Deutschland umtreibt. Identität setzt ein Mehrheitsgefühl voraus, um mehr geht es nicht. In subjektiver Hinsicht muss man dennoch eine Einschränkung vornehmen. Hätten die Deutschen eine ausgeprägte nationale Identität, dann würde sich diese, ganz objektiv gesehen, in Krisenzeiten anrufen lassen, um Solidarität in der Bevölkerung zu generieren. Hintergrund ist die Idee der Schicksalsgemeinschaft. Dies gilt für innen- wie außenpolitische Herausforderungen. In Deutschland ist eine solche Solidarität derzeit nur begrenzt anrufbar, weil der Sinn für das Gemeinwesen ohne nationale Leitkultur weniger stark ausgeprägt ist. Ich komme zur objektiven Ebene. Unabhängig davon, ob man nun ein Befürworter oder Gegner von weiterer Migration nach Deutschland ist, können auf einer objektiven Ebene zahlreiche negative Folgen der Zuwanderung identifiziert werden. Hier sind zwei Bereiche zu unterscheiden. Zum einen geht es um eine Belastung der Staatskosten. Integration kostet sehr viel Geld und viele Zuwanderer können das, was sie von der Gesellschaft bekommen, nicht wieder zurückzahlen. Und dann geht es zweitens um die Gefährdung der inneren Sicherheit. Als Stichwort können wir hier die Clankriminalität nennen. Araber-Clans zeichnen für zahlreiche Straftaten verantwortlich. Das Personenpotenzial dieser Gruppierung wird auf eine große 5- oder eine kleine 6-stellige Zahl geschätzt. Die Polizeibehörde eines Bundeslandes ging im Zeitraum 2017-2018 von etwa 200.000 Familienmitgliedern aus, die alle diese Clans umfassen. Das sind, ich betone es, nur Schätzungen. Kein Mensch hat sie alle gezählt. Immer wieder erwähnt werden Libanesen, aber nicht nur diese Gruppe. Es sind auch andere Ethnien im Bereich der Clankriminalität vertreten und es werden deshalb auch nicht nur Araber sein. Araber-Clans hat sich als Begriff dort aber etabliert. Dass der Staat vor diesen Migranten große Angst hat, zeigt sich bei Razzien. Im November 2020 wurden Hausdurchsuchungen in einem Clan-Umfeld in Berlin durchgeführt. Die Aktion wurde von über 1600 Polizisten, zum Teil ausgerüstet mit Sturmgewehren, abgesichert. Wir schauen uns dazu gleich noch weitere Beispiele an, die alle zeigen, dass die derzeitige Form der Zuwanderung zu einer Belastung der inneren Sicherheit geworden ist. Zuvor darf ich meine zentrale Überlegung noch einmal auf den Punkt bringen. Nicht die Zuwanderung an und für sich ist ein Problem. Herausforderungen gehen vom Umfang, von der mangelnden Qualifizierung und von mit dem Grundgesetz nicht kompatiblen kulturellen Vorstellungen vieler Zuwanderer aus. Deutschland hat sich hier klar übernommen, weshalb ich für zwei Dinge plädiere. Erstens mehr Realitätssinn. Die verantwortlichen Politiker müssen begreifen, dass nicht jeder Ausländer den Willen und die Fähigkeit zur Integration hat. Zweitens, eine Atempause wäre sinnvoll. Dazu benötigen wir einen sofortigen Zuwanderungsstopp, damit Staat und Gesellschaft die Chance haben, die Erblast der Merkel-Jahre zu verdauen. Denn die Zuwanderung wird in Deutschland immer mehr auf Ablehnung stoßen, wenn die Absorptionsfähigkeit der Aufnahmegesellschaft weiter überfordert wird. Ein Blick über den nationalen Tellerrand hinaus zeigt zudem, dass die Ansiedlung von Migranten auch zum Torpedo der eigenen Entwicklungspolitik werden kann. 2020 gab es insgesamt 4.970 zugelassene syrische Ärzte in Deutschland, so die Bundesärztekammer. Das ist gut für uns, aber schlecht für Syrien. Es sei gefragt, sieht so wirklich eine moralisch anständige Einwanderungspolitik aus? Wir bekommen die Ärzte und dann müssen wir im Gegenzug Entwicklungshilfe leisten, um das zu kompensieren, was Syrien verloren hat. Darüber sollte man auch nachdenken, wenn man sagt, wir müssen qualifiziertes Personal anwerben. Das heißt immer, dass wir es anderen Staaten, die sie vielleicht viel nötiger haben als wir, wegnehmen. So viel zu den allgemeinen Problemen, die mit der Zuwanderung verbunden sind. Es kommen nun 12 Punkte zur Sprache, um die Belastung der Staatskasse und der inneren Sicherheit durch die derzeitige Form der Migration weiter zu verdeutlichen. Wir beginnen mit den flüchtlingsbezogenen Belastungen des Bundeshaushalts. Dabei ignoriere ich jene Kosten, die für die Fluchtursachenbekämpfung anfallen. Für die Jahre 2019 bis 2024 sind in diesem Sektor insgesamt 71,7 Milliarden Euro angesetzt worden. Das sind knapp 12 Milliarden Euro pro Jahr. Die deutsche Gesellschaft finanziert dabei viele Menschen, von denen sie in monetärer Hinsicht langfristig nichts zu erwarten hat. Diese Aussage begründe ich gleich. Beim zweiten Punkt möchte ich auf staatliche Hilfen eingehen. Da fallen ja wieder Kosten an und die haben natürlich auch etwas mit diesen 71,7 Milliarden Euro zu tun. 2019 lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im weiten Sinne in Deutschland bei knapp 26%. Als Bezieher von Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, sind sie aber mit fast 55% überproportional vertreten. Selbiges gilt mit 59,2% für den Bereich der Sozialhilfe. Wenn Sie dann in den Migrationsmonitor der Bundesagentur für Arbeit schauen, finden Sie weitere interessante Zahlen. Die SGB-II-Quote bezogen auf die Bevölkerung lag im Mai 2021 im Falle der Afghanen bei 50,1% und bei den Syrern bei 67,3%. Bei SGB-II geht es immer um staatliche Hilfen. Die SV-Beschäftigungsquoten bezogen auf die Bevölkerung sahen im Juni 2021 wie folgt aus. Deutsche 63,2%, Ausländer 47,5%, Syrer 28,4%. Da geht es also um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsfragen. Und Sie sehen auch bei diesen Zahlen, dass die Ausländer in der Summe da deutlich drunter liegen und damit auch weniger einzahlen. Nun gucken wir uns nach den Kosten mal an, wie es aussieht, mein dritter Punkt, mit der Ausbildung, mit den Berufen und damit auch mit den Beiträgen, die zum Einkommenssteueraufkommen geleistet werden können. Das Statistische Bundesamt 2019 hat hier die Kategorie aufgelistet, ohne allgemeinen Schulabschluss inklusive Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch, 15 Jahre und älter, um diesen Personenkreis geht es. Deutsche ohne Migrationshintergrund liegen hier bei 1,5%. Wir haben also eine sehr ausgebildete Gruppe hier zu verzeichnen. Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund liegen bei 12,8%. Das heißt, hier sind wesentlich mehr Personen zu verzeichnen, die geringe Schulkenntnisse oder gar keine Schulkenntnisse haben. 1,5%, 12,8%, das ist ein deutlicher Unterschied. Es gibt eine Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, von 2014. Hier werden die folgenden Zahlen für Personen aufgelistet, die gar keine Schule besucht haben. Afghanistan 18,3%, Irak 25,9%, Syrien 16,1%. Es kommen also sehr viele Menschen zu uns ohne Schulbildung. Und dies zeigt eine BAMF-Studie noch wesentlich deutlicher, die Zahlen vom ersten Halbjahr 2020 zusammengefasst hat. 49,1% der Afghanen haben keine Schule besucht oder maximal Grundschulniveau. Im Falle Nigerias reden wir von 41,5%, beim Irak von 42,8%. Alle Herkunftsländer zusammen, da ergibt sich ein Durchschnittswert von 26,6%. Ja, und das hat natürlich Konsequenzen. Eine Studie der Bundesagentur für Arbeit vom August 2020 hat das kritisch gesehen. Ich darf ein wenig zitieren und ich mache das immer wieder gerne, dass ich Ihnen Zahlen präsentiere und auch direkte Zitate, damit Sie das Original hören und nicht möglicherweise Interpretationen, bei denen Sie sagen, haben die überhaupt Hand und Fuß? Wir gucken also in diese Studie rein und die Bundesagentur für Arbeit hat dort Folgendes zu Protokoll gegeben. Zitat: Geflüchtete verlassen ihr Heimatland, allerdings häufig ohne Berufsausbildung bzw. ohne nachweisende Ausbildungszertifikate. Weiter geht es. Im Vergleich zu allen Ausländern nehmen Personen mit einer Staatsangehörigkeit der 8 bedeutendsten Herkunftsländer von Asylbewerbern viel häufiger eine Helfertätigkeit auf. Im Jahr 2019 war mehr als jeder zweite Beschäftigte dieses Personenkreises als Helfer beschäftigt. Zum Vergleich bei den Deutschen lag die Zahl bei 13%. Das letzte Zitat. 2/3 der Vollzeitbeschäftigten aus den wichtigsten Asylherkunftsländern waren Ende 2019 im unteren Entgeltbereich beschäftigt. Ja, und die Folge ist ganz offensichtlich. Die Zuwanderer werden mit ihren Jobs nur einen sehr geringen Beitrag zum Einkommenssteueraufkommen leisten können. In der Summe erhalten sie aus den Gemeinschaftskassen, so auch im Gesundheitswesen, wesentlich mehr, als sie einzahlen können. Um diese Behauptung zu festigen, muss man nachlesen, welche Verdiener wie viel zum Einkommenssteueraufkommen inklusive Soli beitragen. Und mir ist natürlich klar, das ist nur ein Teil der Steuern, die der Staat einnimmt, aber ein wichtiger. Sie werden zu diesem Punkt für 2019 die folgenden Werte finden. Die am besten verdienenden 10% der Beschäftigten zahlten über 50% des Einkommenssteueraufkommens. Betrachten wir im Vergleich die unteren 50% der Einkommenssteuerpflichtigen. Ihr Anteil lag bei nur etwas über 7%. Zu welcher Hälfte werden die meisten Zuwanderer wohl gehören? Meine Kritik richtet sich an dieser Stelle natürlich nicht gegen die Migranten. Sie nehmen lediglich jene Chancen wahr, die ihnen geboten werden. Vorwürfe muss man der Bundesregierung machen, die diese Zustände nicht verhindert hat. Damit bin ich bei meinem vierten Punkt. Wir gucken uns dann mal an, ob das nun ein Gewinn oder eine Belastung der Rentenkassen ist. Und das kann ich natürlich sehr kurz abhandeln. Aus der derzeitigen Zuwanderung ergibt sich eine eindeutige Belastung des Rentensystems und damit der jungen Generation. Sehr viele Migranten sind schlecht qualifiziert. Dies führt dazu, dass sie die Sozialkassen belasten. Selbst wenn sie einen Job haben, werden sie nur wenig zum Einkommenssteueraufkommen beitragen können. Gemäß der These von der begrenzten Beweglichkeit der sozialen Schichten wird sich die Lage der meisten Migranten nicht wesentlich verändern. Ergo, die Zuwanderung kostet Staat und Gesellschaft vor allem Geld. Die Migranten werden mehr aus dem Rentensystem herausbekommen, als sie selbst während ihres Erwerbslebens einzahlen können. Damit verlassen wir diesen Bereich und schauen uns nun die innere Sicherheit an. 2020 gab es in Deutschland 1.969.617 Tatverdächtige. Das ist mein fünfter Punkt. Unter ihnen befanden sich 663.199 Ausländer. Das entspricht einem Anteil von 33,7%, wohingegen diese Bevölkerungsgruppe weniger als 13% aller Menschen ausmacht, die in Deutschland leben. Betonen muss ich hier natürlich, dass die Zahlen etwas verzerrt sind. Hier kommen auch viele reisende Täter, die nicht in Deutschland leben, zum Zuge. Insofern kann man das Ergebnis nicht vollständig auf die Ausländer übertragen, die hier leben. Bei der Größenordnung, meine ich, kann man es sicherlich übertragen. Ja, und bei den polizeilichen Kriminalstatistiken können wir nun in zahlreichen Deliktsfeldern feststellen, dass nichtdeutsche Tatverdächtige natürlich überproportional vertreten sein müssen, wenn wir uns die Ausgangszahlen anschauen. Bei der Gewaltkriminalität haben Ausländer, alles bezogen auf das Jahr 2020, einen Anteil von 38,2%. Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 40,6%. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich Todesfolge 36,7%. Taschendiebstahl 73,4% und so weiter und so weiter. Besonders widerwärtig waren aus meiner Sicht jene Kriminellen, die Diebstahlsdelikte in den deutschen Hochwassergebieten begangen haben. Der Volksmund spricht hier ganz allgemein von Plünderungen. Anfang September 2021 wurde bekannt, dass für solche Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen 145 Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Über 80% hatten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Liste der Tatverdächtigen wird von Rumänen angeführt. Mein sechster Punkt. Hier vertiefen wir nochmal die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Migranten aus dem afrikanischen und arabischen Raum haben in Deutschland Verbrechen begangen, über die in der Presse in dieser Form vor 2015 wenig bis gar nicht berichtet worden ist. In der Silvesternacht von Köln 2015-2016 geschah das, was man einen Zivilisationsbruch nennen kann. 661 Frauen berichteten später, Opfer einer sexuellen Straftat geworden zu sein. Und das ja in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Zudem können wir eine Zunahme bei Gruppenvergewaltigungen beobachten. Im Oktober 2018 war zum Beispiel eine 18-jährige Frau in Freiburg etwa 2,5 Stunden missbraucht worden. Beteiligt an dem Verbrechen waren 10 Migranten, zumeist Flüchtlinge und ein Deutscher ohne Migrationshintergrund. Sie vergewaltigten die Opfer sowohl nacheinander als auch gleichzeitig. Das Bundeskriminalamt hat nun für 2020 die folgenden Zahlen bekannt gegeben. Es sind insgesamt 704 Gruppenvergewaltigungen dokumentiert. Der Anteil der Ausländer lag hier bei 46%. Dominant Afghanen, Syrer und Iraker. Deutsche mit Migrationshintergrund sind nicht Teil der BKA-Zählung, was in der Summe heißt, im Durchschnitt wird jeden Tag in Deutschland eine Frau von einer Gruppe Migranten vergewaltigt. Es gibt also jeden Tag eine tote Seele mehr in diesem Land. In den vergangenen Jahren hat die Presse regelmäßig über solche Fälle berichtet. Diese Entwicklung korrespondiert mit der allgemeinen Zunahme von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 2014 registrierte das BKA 949 Vorgänge, an denen Zuwanderer, in den Statistiken werden diese als Untergruppe von Ausländern aufgeführt, beteiligt waren. Das entsprach einem Anteil von 2,6%. Im Zuge der Flüchtlings- und Migrationskrise seit 2015 haben sich die Gewichte erheblich verschoben. 2018 wurden 6046 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gezählt, die Zuwanderern zugeschrieben wurden. Der Anteil lag nun nicht mehr bei 2,6, sondern bei 11,8%. In nur 4 Jahren konnte somit eine Steigerungsrate von über 537% festgestellt werden. Was die Politik hier einfach nicht sehen will, ist Folgendes. Wenn zumeist junge Männer nach Deutschland flüchten, haben diese begrenzte Möglichkeiten, eine Partnerin in der eigenen Ethnie zu finden. Und bei vielen deutschen Frauen werden sie feststellen, ohne Geld und mit geringer Bildung kaum Chancen zu haben. Was wird dies wohl bei einigen Männern auslösen? Diese Frage müssen wir uns stellen und die Antwort ist, glaube ich, relativ simpel zu finden. Ich mache weiter mit meinem 7. Punkt, die Zunahme der Gefahr des Terrorismus. Mittlerweile ist Deutschland ja zum Ort diverser islamistischer Terroranschläge geworden. Da wir bei der Asylzuwanderung keine Sicherheitsüberprüfungen im großen Stil durchführen wollen, ich sage bewusst wollen und nicht können, ist es Terroristen jederzeit möglich einzuwandern. Der mangelnde Schutz der deutschen Staatsgrenze sowie die Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum erleichtern es den Attentätern von morgen, Gewaltakte vorzubereiten. Mit einem Terroranschlag muss die Bundesrepublik jederzeit rechnen. Der Verfassungsschutz schätzt das Islamismuspotenzial für 2020 auf 28.715 Personen. Der deutsche Ansatz ist hier aus meiner Sicht durchgehend naiv. Dies zeigte sich erneut bei der Evakuierung afghanischer Ortskräfte in die Bundesrepublik im August 2021. Das Argument für die deutsche Öffentlichkeit lautete, wer uns am Hindukusch geholfen hat, soll ausgeflogen werden. Das Ergebnis: 3.849 Afghanen wurden nach Deutschland gebracht. Unter ihnen waren aber nur 138 Ortskräfte, zuzüglich 496 Familienangehörigen. Was heißt das? 83,5% der Eingereisten, viele ohne Ausweispapiere, sind gar keine Ortskräfte. Und zu diesen zählen laut Medienberichten Kinderschänder, Gewaltverbrecher, Drogendealer und Terrorverdächtige. Insgesamt mindestens 20 Personen dieses Kalibers, die auf Staatskosten in die Bundesrepublik eingeflogen worden sind. Es wurde hier sehr panisch gehandelt, vor allem wegen des Drucks aus Politik und Medien. Die Interessen des eigenen Landes waren, wie so oft, zweitrangig. Wenn wir uns mit der Kriminalität von Migranten in Deutschland befassen, dann können wir die Aktivität auch an ihrem Anteil in der Belegung von Gefängniszellen nachweisen. Ich bin damit bei meinem 8. Punkt und ich beziehe mich hier auf eine Recherche der Rheinischen Post, die im Februar 2019 veröffentlicht worden ist. Der Anteil der Ausländer, und hier reden wir nur von den Ausländern, nicht von den Deutschen mit Migrationshintergrund, als Insassen in Hamburger Gefängnissen lag damals bei 61%, Berlin 51%, Baden-Württemberg 48%, Bayern 45%, Rheinland-Pfalz 30%, also alles weit über ihrem Bevölkerungsanteil. Zum Vergleich, seit der Black Lives Matter-Bewegung werden die Schwarzen in den amerikanischen und deutschen Medien vor allem als Opfer dargestellt. Viele Zahlen zeigen gleichwohl, dass die Integration auch über 150 Jahre nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges einfach nicht gelingen will und viele Schwarze sind nicht nur Opfer. Schauen wir uns auch dazu an, wie es mit der Belegung der Bundesgefängnisse aussieht. Ich habe hier die Zahlen vom 11. September 2021 abgerufen Und man sieht schon, dass dort überdurchschnittlich viele Schwarze, immer gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, in Haft sitzen. Nämlich 38,2%. Der Bevölkerungsanteil dieser Bevölkerungsgruppe lag am 1. Juli 2019 bei 13,4%. Auch bei den Hispanics sieht es nicht besser aus. Sie haben einen Bevölkerungsanteil von 18,5%, belegen aber in den Bundesgefängnissen 30,4% der Zellen. Dagegen lag der Anteil der Asiaten bei nur 1,5%, obwohl diese einen Bevölkerungsanteil von 5,9% haben. Es kann also, ich formuliere sehr vorsichtig, durchaus einen kulturellen Hintergrund haben, wer irgendwann wo landet. Sowohl was die Seite des Verbrechens angeht, als auch was die Seite des Bildungserfolgs angeht. Hier sind die Asiaten nämlich ebenfalls überdurchschnittlich erfolgreich. Damit bin ich bei meinem 9. Punkt. Ich konstatiere vor diesem Hintergrund eine Zunahme der Verfassungsfeindlichkeit in Deutschland. Wie sehen die beiden zentralen Merkmale der Zuwanderung aus? Zum einen erfolgt diese ungefiltert. Die Qualifikation ist in der Regel nicht besonders relevant und es gibt keine Sicherheitsüberprüfung. Und zum anderen ist sie sehr stark muslimisch geprägt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat während der Flüchtlings- und Migrationskrise in einem Bericht dargelegt, dass etwa 70% der Menschen, die zu uns kommen, Muslime sind. Ich habe mir nun Zahlen vom BAMF angeschaut für 2020. Da kommt man ebenfalls auf etwa 70%. Und die aktuellen Zahlen von Januar bis August 2021 weisen darauf hin, dass etwa 75%, wahrscheinlich sogar drüber, Muslime sind. Ganz genau kann man das nicht sagen. Man kann sich hier an den Staaten orientieren und dann schauen, welche Religion dort dominant ist. Und dann kann man es in etwa hochrechnen. Insofern müssen wir diese Zahlen immer mit Vorsicht genießen. Was aber ganz offensichtlich ist, ist, dass Syrer und Afghanen hier dominant sind. Die liegen in etwa bei 60%, etwas drunter noch, wenn wir uns den Gesamtanteil der zu uns kommenden anschauen, hier im Bereich dann natürlich ein starker Schwerpunkt, den können wir da konstatieren, von Muslimen, die es über die deutsche Grenze schaffen. Die Erstanträge auf Asyl lagen von 2015 bis August 2021 bei 1.854.837. In der gesamten Amtszeit von Angela Merkel sprechen wir von etwa 2,38 Millionen Erstanträgen auf Asyl. Und wenn Sie nun von meiner Behauptung ausgehen, 70-75% davon sind Muslime, dann ist klar, wie die Schwerpunkteinwanderung aussah. Das können Sie an weiteren Zahlen belegen. Ende 2015 hatten wir in Deutschland 4,4 bis 4,7 Millionen Muslime. Für 2019 lautet die Schätzung 5,3 bis 5,6 Millionen. Warum ist diese Ausprägung nun problematisch, wenn wir uns mit der Zuwanderung befassen? Weil sich die dominierende Auslegung des Islam unter vielen Migranten viel zu oft nicht mit dem Grundgesetz verträgt. Hier muss man natürlich bei der Betrachtung der Zahlen fair sein. Die Gefahr besteht, sich vor allem auf jene Umfrageergebnisse zu konzentrieren, die das eigene Weltbild bestätigen. Über Muslime in Deutschland gibt es viele positive Dinge zu berichten. Im August 2021 wurde zum Beispiel eine Befragung publik, der zu entnehmen ist, dass sie die deutsche Demokratie weitaus positiver betrachten als die Durchschnittsbevölkerung. Diesen Punkt möchte ich betonen. Da sich der Podcast aber primär den negativen Folgen der Zuwanderung widmet, schauen wir uns nun die anderen Zahlen an. 2015, 2016 förderte eine Umfrage zutage, dass 47% der in Deutschland lebenden Türken der Aussage zustimmen, die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die der Gesetze des Staates, in dem ich lebe. Das liegt auf der Linie einer Studie, die das Bundesministerium des Innern im Juli 2007 publiziert hat. Der Aussage, die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als Demokratie, stimmten damals 46,7% der Befragten eher bzw. völlig zu. Diese Haltung korrespondiert mit weiteren Antworten. Ich darf Ihnen einige Zitate bringen und dann nenne ich Ihnen danach immer, wie viel Prozent der Befragten da entsprechend zugestimmt haben. Der Islam ist die einzig wahre Religion. 65,6% Zustimmung. Nur der Islam ist in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu lösen. 45% Zustimmung. Ich glaube, dass jeder gute Moslem verpflichtet ist, Ungläubige zum Islam zu bekehren. 47,3% Zustimmung. Auf lange Sicht wird sich der Islam in der ganzen Welt durchsetzen. 50,6% Zustimmung. Das alles deutet darauf hin, dass es unter den Muslimen in Deutschland ein erhebliches Potenzial für eine innere Ablehnung wesentlicher Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gibt. Einer Umfrage vom Spätsommer 2020 unter den Muslimen in Frankreich sind ähnliche Ergebnisse zu entnehmen. So stellten 40% der Befragten ihre religiösen Ansichten über staatlich garantierte Rechte wie die Meinungs- und Gewissensfreiheit. Die junge Generation, und auf diese kommt es perspektivisch an, tritt noch deutlich radikaler auf. Bei den Muslimen unter 25 Jahren wurden 74% gemessen. Zurück zur Studie von 2007, die weitere hochproblematische Aussagen enthält. Ein weiteres Zitat wurde zur Abstimmung vorgelegt. Wer junge Muslime auffordert oder dazu anleitet, Selbstmordattentate zu begehen, ist ein gottloser Krimineller. 9,4% sehen das anders. Kein Moslem ist berechtigt, im Namen Allahs andere Menschen zu töten. 6,1% sehen das anders. Ein Bericht des Pew Research Center von 2013 bestätigt diese Haltung unter vielen Muslimen. In der Türkei waren 16% der Meinung, dass es eine Rechtfertigung für Selbstmordanschläge geben kann, und 7% sahen die Al-Qaida und 10% die Taliban positiv. Wenn diese Zahlen übertragbar sind, haben wir unter den Muslimen in Deutschland mehrere hunderttausend Befürworter von Terroranschlägen im Stile von Al-Qaida und des Islamischen Staates. Und genau damit ist das Problem einer wachsenden muslimischen Parallelgesellschaft benannt. Je größer das Milieu wird, desto umfassender wird auch der Pool, aus dem dann anteilig Extremisten erwachsen. Mein 10. Punkt, ich habe ihn Konfliktimport genannt. Die generelle Einschätzung, ohne es zu wollen, hat die Bundesregierung deutliche Beiträge für künftige interethnische und interreligiöse Konflikte geschaffen. Zum Teil sind sie bereits jetzt sichtbar, etwa in Form von Massenschlägereien zwischen Türken und Kurden. Der Verfassungsschutz gibt das Potenzial extremistischer Ausländerorganisationen ohne Islamismus mit 28.650 Personen an für das Jahr 2020. Was uns Deutsche ganz besonders sorgen sollte, das ist der Hass vieler Palästinenser und Araber gegen Juden. Dies bringt mich zu Punkt 11, der Zunahme des Antisemitismus. Ein großer Teil der Zuwanderer stammt aus der muslimischen Welt, in der naturgemäß der Antisemitismus weitaus stärker verbreitet ist als in Mitteleuropa. 74% Antisemiten sind in einer Studie in Nordafrika und im Mittleren Osten gezählt worden. In Europa lag der Anteil bei 24%. Man bezieht sich hier auf Zahlen von 2013 und 2014. Insgesamt gibt es eine schwache Umfragelage. Man kann aber dennoch sagen, je mehr Zuwanderung die deutsche Gesellschaft erlebt, desto antisemitischer wird sie, denn, das habe ich ja gesagt, die Zuwanderung ist stark muslimisch geprägt. Angriffe muslimischer Migranten auf Juden in Deutschland sind dokumentiert. Besonders auffällig war sicherlich die Demonstration von etwa 180 Muslimen vor der Synagoge in Gelsenkirchen im Mai 2021. Die Menge schrie, das können Sie, wenn Sie sich das Video anschauen, wunderbar sehen, scheiß Juden. Das hat es lange nicht mehr in Deutschland gegeben. Parallel dazu fanden weitere anti-israelische Demonstrationen im Bundesgebiet statt. Mein letzter Punkt, die Nummer 12, habe ich betitelt mit Migration und Corona. Zahlreichen Medienberichten ist zu entnehmen, dass Krankenhausbetten während der Corona-Pandemie überaus häufig von Migranten belegt worden sind. Bereits zuvor hatten seriöse Tageszeitungen darauf hingewiesen, dass Zuwanderer selten gewordene Krankheiten einschleppen. Diesen Punkt schaue ich mir im nächsten Podcast näher an. Was lässt sich belegen, was nicht, wo treffen Einschätzungen zu und wo sind sie vollkommen übertrieben? Dass wir es hier mit einem besonders heißen Thema zu tun haben, muss ich nicht weiter betonen. Bereits wer einen Zusammenhang andeutet, läuft Gefahr, als Rechtsextremist eingeordnet zu werden. Dies ist im Verfassungsschutzbericht 2020 sehr deutlich angesprochen worden. Für mich ist das natürlich unerheblich. Der Job des Wissenschaftlers ist, Belege zu suchen, um auf dieser Basis Bewertungen abzugeben. Mit gefühlten Wahrheiten, ob von links oder rechts, kann ich nichts anfangen. Ich komme nun zum Ende meiner Ausführungen. Wichtig sind mir noch einige Hinweise. Alle Zahlen müssen als Größenordnung verstanden werden. Hier ist sehr viel Bewegung im Spiel. Die Größenordnungen lassen allerdings eindeutige Schlussfolgerungen zu. Vor allem jene, dass sich Heiko Maas 2016 dramatisch geirrt hat. Zuwanderung ist eben nicht, wie er gesagt hat, unter allen Gesichtspunkten ein Gewinn. Ganz im Gegenteil. Zuwanderung ist für die Staatskassen, die innere Sicherheit und auch Identitätsfragen eine Belastung. Die Lage könnte sich künftig dramatisch verschlechtern. Unabhängig von der Asylpolitik ertönt nämlich zusätzlich noch kontinuierlich der Ruf, Deutschland benötige mehr Zuwanderung, um den Bedürfnissen der Arbeitgeber gerecht zu werden. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat im August 2021 aus dieser Perspektive gefordert, etwa 400.000 Zuwanderer jährlich nach Deutschland zu holen. Dies ist der irrwitzige Plan eines Sozialdemokraten, der alle langfristigen Folgen für den inneren Frieden ausblendet. Perspektivisch sollten sich die Verantwortlichen besser über eine nationale Bevölkerungspolitik sowie über eine Qualifizierung und Mobilisierung der derzeit Arbeitslosen Gedanken machen. Das waren im August 2021 immerhin knapp 2,6 Millionen Menschen. Zudem wäre es vielleicht hilfreich, die klugen Ausführungen von Altbundespräsident Joachim Gauck zur Kenntnis zu nehmen. 2019 sagte er, ich zitiere ihn, Multikulti ist nicht umstandslos gut, das kann ganz schön anstrengend sein. Auslassung. Deswegen kann es sogar ethisch geboten sein, über eine Begrenzung zu sprechen. Wir dürfen darüber nachdenken, welches Maß an Zuwanderung geeignet ist, um die Zustimmung zu ihr gerade noch zu erhalten. Ja, und genau darum geht es mir. So viel von meiner Seite. Vielleicht ist diese Podcast-Folge auch etwas für Ihre Freunde und Kollegen. Wenn ja, teilen Sie meine Ergebnisse gerne in Ihrer Community. Ich werde auch künftig versuchen, heikle Themen anzusprechen und dies faktenbasiert. Überlassen wir das Feldgeschrei den üblichen Verdächtigen und bleiben wir tolerant.